Erster, ein guter Name ist besser als viel Geld. Es ist gut, wenn andere Menschen einen mögen. Zweiter, reiche und arme Menschen treffen sich. Gott hat sie alle gemacht. Dritter, ein kluger Mensch sieht Gefahr und versteckt sich. Ein dummer Mensch geht weiter und bekommt Probleme. Vierter, wer bescheiden ist und Gott ehrt, bekommt Reichtum und Ehre. Er bekommt auch ein langes Leben. Fünfter, auf dem Weg von bösen Menschen liegen Fallen. Wer vorsichtig ist, bleibt weit weg von ihnen. Sechster, zeige einem Kind den richtigen Weg. Dann bleibt es auch als Erwachsener auf diesem Weg. Siebter, reiche Menschen bestimmen über arme Menschen. Wer Geld leiht, muss dem Geber dienen. Achter, wer Böses tut, wird Unglück erleben. Seine Macht wird am Ende verschwinden. Neunter, ein guter Mensch bekommt Segen. Er teilt sein Brot mit armen Menschen. Zehnter, schicke den Spötter weg. Dann hört der Streit auf und es gibt Ruhe. Elfter, Gott liebt Menschen mit einem reinen Herzen. Wer freundlich spricht, wird ein Freund vom König. Zwölfter, Gott schützt das Wissen. Aber er macht die Worte von Lügnern kaputt. Dreizehnter, ein fauler Mensch sagt, draußen ist ein Löwe. Ich könnte auf der Straße sterben. Vierzehnter, der Mund von fremden Frauen ist wie eine tiefe Grube. Wer Gott ärgert, fällt hinein. Fünfzehnter, Kinder tun oft dumme Dinge. Aber gute Erziehung hilft ihnen, klug zu werden. Sechzehnter, wer Arme quält, um reich zu werden, verliert am Ende alles. Das passiert auch, wenn man Reichen Geschenke gibt. Siebzehnter, höre gut zu und lerne von weisen Menschen. Denke über meine Lehre nach. Achtzehnter, es ist gut, wenn du diese Worte behältst. Du sollst sie immer sagen können. Neunzehnter, ich lehre dich heute diese Dinge. Du sollst fest an Gott glauben. Zwanzigster, ich habe wichtige Regeln für dich aufgeschrieben. Sie geben dir guten Rat und Wissen. 21. Ich zeige dir die Wahrheit. Dann kannst du dem Absender eine gute Antwort geben. 22. Raube keine armen Menschen aus. Sei nicht hart zu Menschen, die Hilfe brauchen. 23. Gott wird für sie kämpfen. Er wird denen das Leben nehmen, die Arme bestehlen. 24. Sei kein Freund von Menschen, die schnell wütend werden. Geh nicht mit ihnen zusammen. 25. Sonst lernst du ihr Verhalten. Das wird eine gefährliche Falle für dein Leben. 26. Versprich nicht, die Schulden von anderen zu bezahlen. Gib dafür nicht deine Hand. 27. Wenn du kein Geld hast, nehmen sie dir alles weg. Sie nehmen sogar dein Bett weg. 28. Verändere keine alten Grenzen. Deine Väter haben sie vor langer Zeit gemacht. 29. Ein Mann, der seine Arbeit gut macht, wird Königen dienen. Er muss nicht für unwichtige Leute arbeiten.